verderben. Ich wollte für dich sterben, ich wollte alles für dich tun, alles für dich geben. Ach, fick dich, ach, fick dich, ach, fick dich, nein, sowas gibt's nicht. Reiz ins Verderben, ich wollte für dich sterben, ich wollte alles für dich tun, alles für dich geben. Ach, fick dich, ach, fick dich, ach, fick dich, nein, dich gibt's nicht. Jedes Mal, wenn mir schreiben, musste ich leiden, ich sollte nur weinen, tja. Keine Kraft ist deine Ausrede, also wollte ich für dich rausgehen. Steig in den Zug Richtung Scheiße, ganzen Tag bist du nur leise. Ich hab es nicht verstanden, ich war im siebten Himmel, wann werd ich wieder landen? Ich kaufte dir Blumen und Süßes, wollte dich ganz lieb begrüßen. Ich sehe, du trittst mich mit Füßen, ich höre einen Knall und ich fall und ich fall und ich reiz ins Verderben, ich wollte für dich sterben, ich wollte alles für dich tun, alles für dich geben. Ach, fick dich, ach, fick dich, ach, fick dich, nein, sowas gibt's nicht. Reiz ins Verderben, ich wollte für dich sterben, ich wollte alles für dich tun, alles für dich geben. Ach, fick dich, ach, fick dich, ach, fick dich.